1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Fallthemennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Ich würde mich gerne mit euch noch über dieses Thema Kanzlerduell unterhalten. Ich habe es ja am Montag schon mal kurz angerissen. Es gibt einen Vorschlag von Edmund Stoiber, man höre und staune, dass das große Duell zwischen Steinbrück und Merkel vor der Bundestagswahl unter anderem mit moderiert werden soll von Stefan Raab. Also beim letzten Mal haben das Frank Plasberg gemacht, Maybrit Illner, dann Herr Klöppel von RTL und ein Kollege von ProSieben. Und ProSieben soll nun repräsentiert werden von Stefan Raab. Wie findet ihr das? Findet ihr das gut oder findet ihr, dass so ein unterhaltendes Element letztendlich nicht in eine solche ernsthafte Sendung wie ein Kanzlerduell hineingehört? Würde gerne eure Meinung hören, ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin ist die Mia. Mia ist 32. Guten Morgen, Mia. Hallo, guten Morgen, ich bin Mia. Ja, hallo Mia, schön, dass du da bist. Und was geht's denn bei dir? Und zwar bin ich schon seit 9 Jahren in einer Beziehung. Und habe jetzt schon seit ungefähr einem Jahr keinen Sex mehr mit meinem Partner. Haben auch mittlerweile getrennt geschlafen schon seit 7,5 Jahren. Mhm. So. Wie kommt das? Weiß nicht. Also er sagt halt, also er hat es zeitweise sogar verweigert und meinte so, ja, weil ich nicht das tue, was er gerne möchte. Weil egal, was? Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, weil? Weil ich nicht das mache, was er gerne möchte. Ja, ja. Verweigert er sich eben. Was möchte er denn gerne? Ja, dass ich einfach alles mache, so wie er das will. Ja, was will er denn gerne? Also er will einfach alles in meinem Leben, wenn ich das so bestimme. Und ja, und wenn ich das nicht mache, dann ist er halt stinkig. So. Was war denn mal so ein Punkt, wo du gesagt hast, nee, das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf? Ja, ich sag mal so, ganz blöd gesagt, mal so Bewerbungsgespräche und solche Sachen. Also da habe ich dann ganz arg mit eingemischt. Und dann wollte ich da ständig wöchentlich da hinterher telefonieren. Und wie, Moment, als sexuelles Rollenspiel oder was? Nein. Also so sexuell ging es da jetzt nicht. Also er verweigert es halt einfach. Naja, deswegen habe ich dich ja gefragt, er verweigert das. Und da habe ich dich gefragt, warum? Und da hast du gerade gesagt, weil er manchmal Sachen fordert, die du nicht möchtest. Und was sind denn das für Sachen? Ja, also so in alltäglichen Sachen, sage ich mal so. Jetzt nicht auf Sex bezogen, sondern so ganz alltägliche Sachen. Ach so, das sind alltägliche Sachen, die du ja nicht so machst, wie er möchte. Und dann sagt er, dann gibt's auch keinen Sex, oder wie? Ja, genau. Wenn ich das nicht so mache, wie er es gerne hätte. Also er will der Pascha sein im Leben bei euch. Genau, ja. Der sagt, wann du einkaufen gehst und wie du dich verhalten sollst und so weiter. Sobald ich irgendwie aus dem Haus bin, ruft er ständig hinterher, wo ich denn gerade bin und so und ja, und hat überhaupt kein Vertrauen und so. Also Bewerbungsgespräch, hast du gesagt. Er sagt, du sollst in einer gewissen Form ein Bewerbungsgespräch führen. Also ich sollte halt mindestens einmal die Woche hinterher telefonieren. Ja. Und ich hatte dann einmal wirklich einen Fall gehabt, dass dann eine spezielle Person dann sogar schon stinkig war und mich sogar zum Forschungsgespräch eingeladen hat, aber nur aufgrund des Drängelns. Und dementsprechend blöd ist dann halt auch das Gespräch dann gelaufen. Verstehe. Sag mal noch ein Beispiel, was er von dir verlangt. Puh. Alltägliche, sagst du. Hat das mit Haushalt was zu tun? Ja, auch. Also zum Beispiel so Sachen dekorieren oder so. Das, was ich halt mache, gefällt ihm dann nicht. Und ja, dann soll ich es halt wieder umräumen. Kritisiert er dich im Haushalt auch? Dass ja, ständig auch beim Kochen, denn man sagt ja immer auch beim Kochen, weil ich bin halt Südländerin und mache ab und zu halt auch mal so ein bisschen was so nach der Art, wie ich es meiner Mama gelernt habe. Und er meint dann halt immer, ja, es könnte noch besser werden und ich sollte mir auch mal irgendwelche Kochsendungen und sowas angucken. Er macht halt alles besser, sag ich mal. Kritisiert er auch, wie du die Wohnung putzt zum Beispiel? Ist es ihm sauber genug? Auch, ja. Das auch. Also, dass ich dann zum Beispiel zu lange brauche, er wird das ja viel schneller alles schaffen und so. Und ja, hör mal, ja. Geht der dir nicht tierisch auf den Senkel, der Typ? Ja, eigentlich schon. Ja, hör mal, was ist denn das? Der behandelt dich ja wie ein kleines Mädchen. Wie ein Kind, oder? Wie ein Kind oder wie eine deine Sklavin oder irgendwie sowas. Und als Strafe dafür, wenn das nicht so läuft, wie er das gerne möchte, gibt's keinen Sex. Ja. Hat also überhaupt auch schon seit längerem, auch so, wenn ich mal so Nähe gesucht habe oder so, auch, das ist gar nicht mehr. Mittlerweile auch sonst haben wir wenigstens noch zur Begrüßung oder zum Abschiedskuss zu geben, auch nicht mehr. Das ist alles halt eingeschlafen. Wenn ich da mal irgendwie schmusen wollte oder so, hat er mal gesagt, nö, entweder habe ich es mir nicht verdient oder hätte halt keine Zeit. Wie alt ist er? Er ist 11 Jahre älter als ich. Ja. 41. Bist du sicher, dass er nicht irgendwie eine andere Frau hat? Ja, also da bin ich schon sicher, weil er ist ja so gut wie nur zu Hause, weil er ist halt auch selbstständig arbeitet halt, ist halt dementsprechend jeden Tag da, so gut jeden Tag, und das ist dann halt auch ein bisschen doof und ja, weil ich momentan auch nicht berufstätig bin. Wenn der dich dann so kritisiert in solchen kleinen Angelegenheiten, wie reagierst du darauf? Ja, also anfangs habe ich mir das immer gefallen lassen und irgendwann habe ich dann natürlich halt widersprochen und das hat ihm dann auch wieder nicht gefallen. Da kamen auch irgendwie so Sachen wie von wegen, ja, überleg doch mal oder ich habe das ja nicht gemeint und so, aber jeder fasst das natürlich anders auf, ne? Und klar, also jeder, der es irgendwie mal mitbekommen hat, der sagt auch so, hallo? Streitet ihr viel? Ja, auch. Er sagt dann immer, wenn ich dann sage, ich habe die Nase voll beim Schreiben, sagt er immer, er würde ja nur, das wäre nur eine Diskussion, das wäre ja kein Streit oder so. Mhm. Und das spricht mich dann auch immer auf, weil ich finde das schon ein Streit. Wie lange willst du denn das noch mitmachen? Ich weiß es nicht. Hast du nicht auch Bock auf Sex mal wieder und Erotik? Ja, schon. Und auch alleine einfach nur so diese Körperwehe und so von jemandem, was ich gar nicht habe, seit Anfang an eigentlich. Ja. Ich habe dich gefragt, ob er fremd geht und habe so vorausgesetzt, dass du nicht fremd gehst. Stimmt das? Ja, ja. Das stimmt. Obwohl ich schon mit den Gedanken spiele, aber ja. Also ich finde, du solltest nicht mit den Gedanken spielen, fremd zu gehen, sondern Mia, du solltest mit den Gedanken spielen, diese Beziehung auf den Prüfstand zu setzen. Eventuell sogar mit dem Ziel, diese Beziehung aufzugeben. Denn was ist das für eine Beziehung, wie du sie mir gerade schilderst? Ja, weil ich bin jetzt auch schon seit ein paar Monaten extra weggezogen. Einerseits aus gesundheitlichen Gründen und andererseits, weil ich familiär halt einen Grund habe. Mein Mann ist krank geworden. Und ich merke einfach nur, dass er trotzdem dann noch mir ein schlechtes Gewissen macht, dass ich ja nicht vorbeikomme und so. Ach so, du bist... Obwohl er könnte ja kommen, aber wir haben halt zwei Katzenbabys zu Hause. Die will er dann halt nicht allein lassen. Das heißt, du bist offiziell jetzt aus der gemeinsamen Wohnung raus schon? Ja, erstmal seit ein paar Monaten, ja, also erstmal vorübergehend. Weil ich halt demnächst auch eine reagiere, weil ich unter Depressionen leide. Ach so, das heißt, da kommt auch noch eine psychische Erkrankung bei dir hinzu. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, also einiger Zeit, wo mir das dann so richtig ging, habe ich dann auch ein bisschen mit dem Trinken angefangen teilweise. Das Gott sei Dank unter Kontrolle. Mhm. Aber ja. Aber das sind doch alles eklatante Warnmeldungen. Wenn du schon mit dem Trinken anfängst, weil du dich da umso unwohl fühlst. Vielleicht hängt deine Depressionserkrankung auch damit zusammen. Es kann ja sein, dass das sich einander alles bedingt. Ja, weil es war halt so viel. Es hat auch Burnout und es kam halt alles so aufeinander. Und, ja. Aber da ist doch schon mal ein guter Schritt getan. Du bist grob, sagen wir mal, daraus. Mhm. Du hast sicher noch Sachen da in der Wohnung. Ja. Okay. Aber das ist schon mal der erste Schritt, finde ich. Dann wäre der nächste Schritt, das wirklich dann auch festzulegen und zu sagen, das war's, wir lassen es. Mit den Katzen, das muss irgendwie geregelt werden. Mhm. Und dann holst du dir deine Sachen daraus oder lässt die Sachen holen und bist wirklich auf Abstand. Wie weit wohnt ihr jetzt auseinander? Du bei deiner Mama und er? So ungefähr 150 Kilometer. Ah ja, das ist doch eine gute Entfernung. Da kann man sich voneinander erholen. Ja. Wie oft ruft ihr jetzt an zurzeit? Ja, also momentan, ja, also eigentlich so gut wie täglich. Manchmal reagiere ich halt nicht drauf, aber natürlich finden wir nur alle zwei oder drei Tage. Ja, ist halt nicht so einfach. Und ja, wie gesagt, halt, er kotzt mir dann jetzt auch immer wieder an mit dem, von wegen, ja, du kommst ja eh nicht vorbei, weil mein Familie hat mir so die Pistole auf die Brust gesetzt, hat gesagt, ich soll halt vor der Reha erstmal nicht nach Hause fahren, also zu ihm wieder fahren. Wer hat das gesagt? Meine Familie. Die Familie. Die haben mich sozusagen eigentlich so von ihm weggeholt, weil er hat mich ihn aufgeholt mit meiner Schwägerin. Hat gesagt, ja, wegen meiner Depression und so, er wird nicht mehr mit mir klarkommen. Mhm. Ich würde dann einen normalen Tagesablauf nicht mehr hinbekommen. Und ich habe meine Schwägerin dann gesagt, so, jetzt hole ich die erstmal hierher. Dann und hat die Familie, da hat die Familie schon mal das Richtige getan. Und die blickt auch, dass es nicht so weitergeht. Mia, mach den nächsten Schritt jetzt auch. Du bist ja schon mal in einer guten Position. Du bist schon mal da raus. Das ist doch viel wert. Jetzt geh weiter und geh auf keinen Fall mehr zurück. Zieh einen Strich daraus. Ich finde halt, dass der jetzt immer sagt, ja, ich vermisse dich und ne. Ja, gut. Ja. Gut. Das musst du dann in gewisser Weise an dir abprallen lassen. Indem du dir immer wieder vor Augen führst, wie er dich behandelt hat, wie es in den letzten Wochen und Monaten da war, in den letzten Jahren sogar war. Ja, das ist das beste Gegenmittel gegen dieses Wort, ich vermisse dich. Raus da, raus und weg, Mia. Ganz klar, das sage ich dir mit voller Überzeugung. Ja. Wünsche ich viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Viel Kraft. Dankeschön. Tschüss, Mia. Ciao. Tschüss. Danke. Und schon haben wir Tan hier. Tan ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Hallo, Tan. Ist das ein indischer Name? Nein, das ist ein türkischer Name. Ein türkischer Name. Genau. Meine Eltern dachten sich, es gibt schon genug Alis und Hakans und da haben wir uns mal was anderes ausgesucht. Tan klingt sehr schick, finde ich. Danke. Ja. Tan, um was geht's? Ja, und zwar, ich war letzten Freitag im Auto unterwegs und hab dich da gehört und da hat ein, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da hat ein Rollstuhlfahrer angerufen oder jemand, der im Rollstuhl gelandet ist. Der war auch ziemlich am Ende oder ziemlich fertig mit den Nerven, auch sehr depressiv, was man ja verstehen kann in so einer Situation. Ja. Und hat mich sehr an meine Situation erinnert. Ich wollte deswegen mal anrufen und mal erzählen, dass sowas auch ganz, ganz anders mal laufen kann. Mhm. Nämlich in eine ganz andere Richtung. Ich bin selber mit einer Rückenmarkserkrankung auf die Welt gekommen. Die Ärzte haben damals meinen Eltern gesagt, ihr Kind wird irgendwann mal nicht mehr laufen können. Das wird irgendwann im Rollstuhl landen. Mhm. Und das bedeutet, das hat mich quasi die ganze Kindheit mit begleitet. Das hat bedeutet, ja, alles ist in Ordnung und irgendwann wirst du im Rollstuhl landen. Aber in der Kindheit konntest du ganz normal dich bewegen noch? Ich konnte wirklich 24 Jahre alt war, ganz normal laufen, wie jeder andere auch, wie du auch, und hatte gar nichts. Und ich wusste nur, ich habe da was. Mein Rückenmark hat sich nicht richtig geschlossen, wie das bei einer beim normalen Menschen halt ist. Konnte man nicht operativ irgendwie beseitigen, das ging nicht. Leider nicht, weil es halt nichts Orthopädisches ist, sondern tatsächlich mit den Nerven zu tun hat. Und da ist es halt immer sehr schwierig, operativ was zu machen. Das heißt, du bist wirklich mit diesem Wissen aufgewachsen. Man hat dir das ja früh erzählt, dass du irgendwann im Rollstuhl sitzen wirst. Richtig, genau. Man hat mir gesagt, du wirst irgendwann anfangen, schlechter zu laufen. Und das wird dann relativ schnell oder schleichend schnell gehen, dass du dann halt irgendwann tatsächlich querschnittsgelähmt sein wirst und nicht mehr laufen kannst. War es dann auch so mit 24? Ging es schnell? Ja, es ging sehr schnell. Ich muss dazu sagen, dass ich ein unheimlich begeisterter Sportler war. Mhm. Ich habe mir total untypischerweise die Sportart Basketball ausgesucht. Ich bin 1,78, war langsam und konnte nicht besonders hoch springen und habe mir Basketball ausgesucht. Also schlechter ging es gar nicht. Weil einfach die Leidenschaft extrem da war und habe trotz der schleichenden oder anfänglichen Behinderung, die dann schon losgegangen ist, trotzdem Basketball in der Oberliga rumgedümpelt. Man war natürlich nicht besonders gut zwischen den ganzen nicht gehandicapten Leuten. Mhm. Ich wollte aber trotzdem nicht davon ablassen, weil ich total fanatisch war. Also ich war auch so einer, der mit seinem Basketball unter die Bettdecke dann schlafen gegangen ist und so weiter. Also richtig, wahnsinnig. Aber damit war dann Schluss. Und dann war das vorbei, genau. Dann war der Lebensinhalt quasi vorbei, genau, 24 Jahre alt. Dann ging es tatsächlich los, 25, da habe ich dann gemerkt, es geht gar nicht mehr. Also kann man sagen, innerhalb eines Jahres hat es sich dann so schlimm entwickelt? Genau, das ging innerhalb eines Jahres sehr, sehr schnell. So, dass ich gemerkt habe, okay, du kannst jetzt ohne Krücken kannst du überhaupt nicht mehr laufen. Es wird zu anstrengend, die Muskulatur lässt nach. Viel schlimmer aber komischerweise war tatsächlich, dass ich diesen Sport einfach nicht mehr machen konnte. Das war für mich fast noch schlimmer, als dass ich nicht mehr laufen konnte. Ja, das bedingt einander ja auch. Genau, das schließt das eigentlich auch richtig. Und ist es heute so, dass du wirklich an den Rollstuhl gefesselt bist? Ich bin Rollstuhlfahrer, genau. Ich würde es gar nicht gefesselt nennen, weil sich das bei mir alles ganz anders entwickelt hat letztendlich. Ich habe durch Zufall, vor 4 Jahren war das in Peking, glaube ich, die Paralympics mir angeschaut und gesehen, dass die Sportart Rollstuhlbasketball überhaupt erst entdeckt. Dass es sowas auch gibt. Und ich habe immer gedacht, na gut, da sitzen wahrscheinlich 5 behinderte Menschen, die sich versuchen, da irgendwie gegenseitig den Ball da irgendwie gegenseitig zuzuspielen. Und ich dachte, das ist Reha-Sport. Ne? Ja. Und da habe ich das gesehen, wie spektakulär das ist. Der absolute Wahnsinn. Ich habe niemals gedacht, dass das Leistungssportler sind mit Oberarmen wie Baumstämme. Ja. absolute Athleten und bin dann selber zum Rollstuhlbasketball gekommen, habe quasi meine Leidenschaft, mein Leben im Rollstuhl. Umgesetzt in die neue Lebenssituation, kann man sagen. Genau. Die alte Leidenschaft rübergezogen in die neue Lebenssituation. So sieht es aus, genau so sieht es aus. Und das Kontroverse dabei ist, ich habe ja gerade gesagt, dass ich als Fußgänger, so nennen Rollstuhlfahrer übrigens Leute, die laufen können, als Fußgänger irgendwo in der Oberliga rumgedümpelt bin. Und wir hatten, wenn wir da Spiele hatten, da waren dann irgendwie Freunde und Familie da waren vielleicht 20, 40 Zuschauer dabei. Ja. Jetzt ist es so, dass ich den Sport seit 4 Jahren mache. Ich bin Profi geworden, ich spiele professionell Rollstuhlbasketball, spiele in der Bundesliga vor 500 bis 1000 Leuten. Und in dem Wissen, dass Leute Geld dafür bezahlen, um dich Basketball spielen zu sehen. Das ist ja toll. Das heißt, genau, der Anrufer am Freitag war wirklich sehr mit den Nerven runter und sehr niedergeschlagen, ob seiner Situation. Bei dir ist es ganz anders. Du blühst, du hörst dich anders, wärst du richtig aufgeblüht. Es ist so komisch, dass ich anhört, das Leben, mein Leben hat sich gewendet und zwar zum Besseren, absolut. Ich habe mal aus Zufall irgendwann lustigerweise gesagt, dass meine Freundin, hat nicht vergessen, ich habe gesagt, mein Leben ist dann erst ins Rollen gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist tatsächlich so, es ist unglaublich. Es ist so viel, mein Freundeskreis hat sich um 200-300% erweitert. Ich habe ich gebe Seminare mittlerweile über Inklusion und Integration zum Thema Sport mit Handicap. Aber ich glaube, dass wie bei all diesen Dingen liegt es an der eigenen Haltung und wie man an die Sache rangeht. Du gehst ja sehr offensiv daran und hast das Glück, dass du etwas gefunden hast, was dir auch richtig Spaß macht. Genau, und darauf kann, Spaß. Und darauf kann man natürlich dann auch sehr aufbauen. Vor allem, genau, du sagst es, also man kann super viel aufbauen, vor allem ist das Selbstbewusstsein ja dann unheimlich gestärkt, was wiederum auf andere Leute wirkt. Natürlich. Und dementsprechend kriegst du die Reaktion. Natürlich. Ich kann das super gut verstehen von dem Anrufer, dass der, wenn man eher introvertiert ist generell und dann auch noch in so eine Situation kommt, natürlich auch ich als Außenstehender gar keinen Bock hätte vielleicht, diesen Menschen großartig irgendwie zu unterstützen, zu helfen, mich mit dem zu befreunden, weil er einfach negativ ist. Ja. Und es ist unheimlich... Gut, ich habe natürlich auch viel Glück gehabt mit dieser Situation, mit dem Sport und so weiter, dass einen das wirklich aus dem Loch gezogen hat. Ich erzähle jetzt hier auch natürlich nur die positiven Sachen, um Gottes Willen. Wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich natürlich wieder laufen können. Ja, es wird wahrscheinlich 1000 Probleme auch geben und gegeben haben, die dir auch zu schaffen gemacht haben. Wie war das? Du hast gerade das Stichwort schon genannt, Freundinnen. Hattest du damals, als es dann losging mit 24, hattest du eine Freundin? Ich hatte, genau. Das mit dieser Freundin, die hat mich kennengelernt quasi ohne überhaupt diese Behinderung. Also sie wusste, dass da was ist. Sie wusste aber nicht, dass sich das irgendwie verschlechtert oder derartiges. Und diese Freundin habe ich heute immer noch. Die Beziehung ist noch intensiver geworden. Wir sind noch fester zusammengewachsen. Und wenn ich auch durch diesen Sport. Ja, wenn ich mich recht erinnere, hatte der Anrufer am Freitag auch sehr lange noch seine Freundin. Und die hatte ihn aber nur gerade verlassen, weil er eben... wohl auch ziemlich viel zugenommen hatte und die Freundin da das auch nicht so schön fand und Kritik daran übte. Du bist, ich will es nochmal fragen, du sitzt im Rollstuhl, bist aber sonst so sexuell, funktioniert alles? Das funktioniert alles, ja, Gott sei Dank, das ist soweit nicht eingeschränkt, das funktioniert alles. Und um nochmal darauf zurückzukommen, wie gesagt, das ist dieses Erblühen dieser Beziehung, liegt einfach und alleine einfach auch wirklich nur daran, dass durch diese ganze Geschichte, durch mit diesem Sport und so weiter, man viel, viel mehr erlebt, man viel mehr unterwegs ist, man ist in ganz Deutschland unterwegs, man hat, man ist auf einmal auf Banketts und so weiter. Ich wurde zum Sportler des Jahres in meiner Stadt gewählt, das sind alles so Sachen. Das hängt wahnsinnig ab und pusht einen auch richtig auf, sowas. Ja, genau, das ist genau das Richtige. Man muss sich immer die richtigen Fragen im Leben stellen. Und eine der richtigen Fragen ist, ist durch das, was ich mache, mein Leben besser oder schlechter geworden? Das ist immer das, was man sich fragen sollte. Dennoch gab es doch sicher am Anfang, als es so dann anfing zu kippen, gab es da nicht auch bei dir Momente oder Tage oder Wochen, wo du auch sehr niedergeschlagen warst und Angst vor deiner Zukunft hattest? Ich habe mich gefragt, was muss ich jetzt machen? Wenn ich saß im Rollstuhl und musste mich mir überlegen, was ich tue. Und so, du glaubst gar nicht, wie man denkt immer vorher an ganz andere Sachen. Also ich will jetzt hier die Zuhörer und dich nicht langweilen mit irgendwie mit Treppenstufen und mit Bordsteinen und solche Geschichten. Natürlich ist sowas dann schwierig. Man muss gucken, wie man da raufkommt. Man muss gucken, ob man überhaupt noch in das Café kommt, wo man immer hingegangen ist. Das sind aber so, das sind ganz normale Sachen. Das sind so Sachen, die sind einfach nur mal so. Viel interessanter oder viel lustiger ist eigentlich viel mehr, was für eine Situation du auf einmal gerätst, wenn du Rollstuhlfahrer bist. Ganz alltägliche, ganz normale Situation, Geld abheben, ist ein riesen Abenteuer, Domian. Weil die zu hoch sind, ne? Die, Die Automaten sind zu hoch. Stimmt. Die Automaten sind zu hoch. Du kannst als Rollstuhlfahrer an den meisten Automaten kein Geld abheben. Mhm. Was machst du dann? Du bist jetzt, deine Freundin oder deine Freundin ist nicht dabei. Mhm. Was machst du jetzt? Ja, was macht man da? Genau, das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, man spricht tatsächlich einfach wildfremde Leute auf der Straße an und sagt, können Sie mir bitte Geld abheben? Echt? Und den gibst du deinen PIN dann auch und die EC-Karte? Genau, das war runtergraben. Das Lustige ist, am Anfang hat das keiner für mich gemacht. Ich verstehe das, wir sind in Deutschland, wir sind ein bisschen konservativ mit solchen Geschichten. Keiner will die PIN-Nummer von dem anderen wissen. Mhm. Wenn ich sage, Entschuldigung, ich bin Rollstuhlfahrer, ich komme hier nicht dran, könnten Sie mir bitte Geld abheben? Ich würde Ihnen jetzt meine PIN-Nummer geben. Mhm. Dann sagen 80% der Leute, nee, sorry, das möchte ich nicht, ich möchte Ihre PIN-Nummer nicht erfahren. Deswegen mache ich das gar nicht mehr. Mhm. Mittlerweile sage ich, Entschuldigung, 43,50, hier ist meine Karte, können Sie mir bitte Geld abheben. Weil dann haben Sie die Nummer schon mal gehört. Das ist wirklich ein irres Beispiel. Ich überlege gerade, wie ich reagieren würde, wenn mir ein Rollstuhlfahrer das sagen würde. Glaubst du, dass ich im ersten Moment würde ich irgendeine Falle wittern oder vermuten oder denken, was will der? Steckt da irgendein Trick hinter? Weil man das ja nicht gewohnt ist, so angesprochen zu werden. Richtig, genau. Auch, glaube ich, eine absolute Sache der Art und Weise, wie du auf diese Person wirkst. Ja, genau. Ja. Es ist klar, hört sich ein bisschen komisch an, wieso machst du selber nicht? Tatsächlich, die meisten Menschen überlegen dann einfach nur noch mal eine Runde und sagen, okay, ich verstehe das, du kommst, die gucken sich das an, die schauen auch wirklich auf die Höhe und sagen, ja klar, du kommst da nicht dran, ich mache das jetzt für dich, jetzt hast du mir deine PIN-Nummer sowieso schon gesagt, ich komme eh nicht mehr raus aus der Nummer, also kannst du auch eingeben. Ja, das ist natürlich sehr geschickt, die Nummer vorher zu sagen. Hast du noch so ein Beispiel, was uns wahrscheinlich gar nicht so einfällt, uns Fußgängern? Absolut. Behindertenparkplätze. Wahnsinniges Thema. Kann ich dir erzählen, was mir gerade vor 2 Tagen schon wieder passiert ist. Mhm. Ich habe ein zugegebenermaßen nicht sehr Rollstuhlfahrer-typisches Auto. Ich habe ein relativ sportliches Audi Coupé. Ja. Man erwartet ja immer mehr so ein Kombi, einen größeren Wagen und so weiter. Ja, bin so ein bisschen Autofan, der mag so ein bisschen sportliche Autos. Ich fahre mit diesem Wagen auf dem Behindertenparkplatz beim Einkaufen. Mhm. Und Domian, du weißt, wie das ist, man hat geparkt, man guckt nochmal auf sein Handy, man schreibt nochmal eine SMS oder so, man sitzt noch eine Minute im Auto. Mhm. Du kannst die Uhr danach stellen. Es ist unfassbar, wie unglaublich genau da jemand kommt und zu dir sagt, also klopft an die Scheibe, ich erzähle jetzt das Beispiel von vorgestern, da kommt ein reiferer Herr auf mich zu, parkt selbst auf dem Behindertenparkplatz übrigens, super fit, also ein älterer Herr, super fitter Typ, kommt auf mich zu und sagt, das ist ein Behindertenparkplatz. Ich hab's so gedacht. Und jetzt stell dir diese Situation vor, was machst du, wenn du einkaufen fährst und du hast dich auf einen ganz normalen Parkplatz gestellt und dann kommt ein Mensch auf dich zu und sagt, die stehen hier auf dem Parkplatz. Also was antwortet man so jemanden? Ne? Mhm. Und ich habe dann gesagt, das ist gut, dass das ein Behindertenparkplatz ist, weil ich habe eine Behinderung und deswegen muss ich hier parken. Mhm. Ja, was haben Sie denn für eine Behinderung? Ach. Ich sitze im Rollstuhl. Dann steckt dieser wildfremde Mensch sein Gesicht in mein Auto rein und guckt nach hinten und sieht, okay, da ist tatsächlich ein Rollstuhl und sagt, ah ja, okay, ja, dann sitzen wir ja alle in einem Boot und so. Und dann sage ich so, ja, wieso, was haben Sie denn für eine Behinderung? Mhm. Dann sagt dieser Mann mir, ja, ich höre auf dem rechten Ohr 20% weniger als auf dem linken. Das ist ja dreist, das ist ja eine Unverschämtheit. Aber das kann ich mir so richtig vorstellen, dass dann so Korinthenkacker kommen und sagen, du siehst nicht so aus, du sitzt da kommst mit dem Sportwagen hin und quatschen dich sofort rein. Unfassbar, es ist genau so. Und genau dasselbe erlebe ich auch nochmal, wenn ich den Rollstuhl dann eingepackt habe ins Auto, losfahren will, aber mich noch eine Minute verzögere, dann ist schon der Nächste da und sagt, Entschuldigung, Sie stehen auf mir beim Platz. Das passiert mir am Tag ungefähr so 2-mal locker. Andererseits muss man auch sagen, wiederum ist es ja auch gut, dass die Leute darauf achten, dass die Behindertenparkplätze nicht wild verparkt werden, ne, von anderen. Lustige Situation, oder? Eigentlich verteidigen mich diese Leute, ohne es eigentlich zu wissen. Ja, genau, ganz schön. Lieber Tal, ich könnte mit dir eine Stunde noch reden. Schön, dass du angerufen hast und hast uns einen Einblick so in dein Leben und dein Schicksal gewährt. Vielen Dank. Alles Gute und viel Erfolg wünsche ich dir. Ja, vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Danke. Sehr gerne. Tschüss dann. Ciao. Bis dann. Jo, tschüss. 1:24 Uhr haben wir. Und Paul ist hier. Paul ist 44. Guten Morgen, Paul. Hallo, Domian. Hallo, Paul. Grüße dich. Deswegen rufst du an? Das geht bezüglich der Moderation von Raab. Genau. Dazu hatte ich aufgerufen wollen. Ja, was denkst du dazu? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, die Idee ist grandios, denn der Raab ist eine Figur, die man in der Medienwelt kennt, als erfolgreich, als das, was er sagt, was er dann auch hält, wie auch immer. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird endlich mal auch Zeit, dass man Leuten die Stirn bietet, die uns von morgens bis abends nur was vorgaukeln, etwas versprechen, uns belügen, wie auch immer. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Raab ist auch kein Ja-Sager. Ne? Also, ist jemand, das, was er denkt, wird auch gesagt. Ja, zunächst hat Herr Steinbrück sich ja dagegen ausgesprochen, bis vor kurzem, weil er bis vor ein paar Stunden. Er sagte, ich nicht mit mir, ich finde, Politik ist eine ernste Sache, da gehören solche Show-Geschichten nicht rein. Gerade bevor ich aber in die Sendung gehe, sehen wir auf dem Ticker, dass Peer Steinbrück doch gesagt hat, dass er mitmachen würde. Jetzt ist wahrscheinlich so ein wenig bewusst geworden, Jan, was Raab für eine Figur halt letztendlich ist. Ja, also, denn ich muss ganz ehrlich sagen, er wäre ja dumm, wenn er dem nicht zustimmen würde. Denn Raab hat eine immense Fanbase in ganz Deutschland. Ja. So, das, was er macht, ob er sein TV Total ist, ob er seine Events ist, ist gekrönt wirklich von obersten Ligen. Ne? Also ich finde es auch ausgesprochen apart. Und wir haben ja unsere seriösen Leute, Plasberg an der Seite, Herrn Kleber oder Maybrit Illner, wer auch immer, das dies ja machen wird. Dann kann ruhig so ein etwas bunterer Punkt dabei sein. Warum nicht? Es werden bestimmt viele jüngere Leute zusätzlich dieses Duell schauen, die sich das sonst nicht angeguckt hätten. Zumal ich auch bewusst denke, dass Raab auch die, ich sag mal, die offene Konfrontation dann auch wählt. Er wird sie schon richtig konfrontieren, er wird sie provozieren. Auf jeden Fall werden wir alle. Dass jeder von sich rauskommt. Genau, auf jeden Fall wären wir alle gespannt, wie macht er das? Wie geht Raab in einer solch hochseriösen Situation an Politiker wie Merkel und Steinbrück ran? Also ich denke, er wird genauso hoch rangehen, wie er es bei dem Grand Prix gemacht hat mit Bader Hadidude da. Ja? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einfach in unserem Land zu viele dumme Schafe, die einfach ihren Mund nicht aufmachen. Jetzt bin ich ja mal ganz... einfach nur Ja gesagt und ich muss ganz ehrlich sagen, Raab ist einer von wenigen, die in der medialen Welt das sagt, was er auch denkt. Ja. Also, jetzt sind wir ganz gespannt, wie die Bundeskanzlerin sich äußert. Das ist ein wichtiger Punkt jetzt. Wenn sie auch sagt, ja, mit mir gerne, dann wird dem vielleicht gar nichts entgegenstehen. Nee. Na, also, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird wirklich mal endlich mal Zeit, dass diesen Leuten Stern geboten wird, ne? Also ich merke schon, du bist nicht so ein großer Freund der Politiker und die sollen Feuer unter mir bringen. Ich kann dir genau sagen, warum. Ich kenne unser Land noch, wie es vor 30 Jahren war. Mhm. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, egal wer an der Macht war, ob das die SPD war, ob das die CDU war, vor den Wahlen wurden immer nur Versprechungen gemacht. Das kann doch einfach nicht sein. Mhm. Unsere Jugend hat hier so wenig Perspektiven. Die ganze Gewaltbereitschaft eskaliert auf den Straßen nicht von ungefähr. Mhm. Die Jugend wird versaut durch TV, durch Werbung. Ja. Wobei das ist kein spezifisch deutsches Problem. Familien, ne? Das ist kein spezifisch deutsches Problem. Nee, das ist jetzt derzeit weltweit. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede jetzt für in dem Land, wo ich mich befinde. Und das ist Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn diese Leute einfach nicht nach, wie so ein 15-Jähriger rausgeht, der irgendwelche Leute überfällt, halb tot schlägt, woher das überall kommt. Mhm. Durch die Arbeitslosigkeit, weil man keine Perspektiven hat, weil beide Eltern sind schon gezwungen, arbeiten zu gehen, um sich einen gewissen Lebensstandard zu erhalten. Ich höre, dass du ein engagierter Beobachter der gesellschaftlichen Entwicklung bist. Darf man das fragen? Wir sind noch weit weg von der Bundestagswahl. Ja. Darf ich dich fragen, bei dem Engagement und mit dem Blick, den du auf das Land wirst, was für eine Partei du wählst? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis zu meinem 35. Lebensjahr habe ich immer eifrig die CDU gewählt, weil ich aus einer erfolgreichen Unternehmerfamilie rauskristallisierte und da war es halt gang und gäbe, entweder wählt man CDU oder gar nichts. So. Und wen hast du am letzten Mal gewählt? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das seinerzeit 1989 gesehen habe, wie unser Altbundeskanzler Helmut Kohl im September Mauerfall die Arme ausgebreitet hat, und hat versprochen, innerhalb von 10 Jahren sind wir alle auf einem Level und dies und jenes. Da war es für mich vorbei. Okay, das heißt, ein normal denkender Mensch, der etwas IQ hat, weiß ganz genau, dass man ein Land, was über 50 Jahre lang anders regiert worden ist, kannst du nicht innerhalb von 10 Jahren auf eine Basis einfangen. Ja. Das ist gar nicht möglich. Ja. Zu einem Moderator gehört auch immer, den Gegenüber etwas zu unterbrechen, wenn es zu lange dauert. Ja. Bitte zu entschuldigen. Also da, früher ein CDU-Wähler und beim letzten Mal? Beim letzten Mal habe ich die Piraten gewählt. Ach, komm, hör mir auf. Ich glaube, die wirst du nicht normal wählen, oder? Nee, weil man jetzt auch sieht, es ist alles in der Partei auch so, wer war so unüberlegt, so desorganisiert alles. Ja. Nur, wen willst du denn noch wählen? Wen will man in unserem Land noch wählen? Mit der Frage hören wir jetzt ganz einfach mal auf, denn die Frage werden wir uns alle jetzt im Laufe der nächsten Monate stellen müssen. Genau. Und vielleicht wissen wir es ja sogar, wenn wir Angela Merkel mit Herrn Steinbrück im Gespräch sehen und pfiffig moderiert von den Kollegen Plasberg und Illner und Stefan Raab und wer dann sonst noch. Ich hoffe natürlich, dass der Raab sie richtig fordert und konfrontiert. Ne? Lieber Paul, danke für deinen engagierten Anruf. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. Das war Paul und hier ist der Patrick und Patrick ist 24. Hallo Patrick. Hallo Domian. Hallo Patrick. Endlich mal schön auch mal live bei dir in deiner Sendung zu sein. Ja, freue mich, dass du da bist. Ein ganz großes Lob an dich und ich gucke deine Sendung fast jede Nacht, wenn ich dazu komme. Das ist schön, das freut mich. Vielen Dank. Und jetzt hast du angerufen. Weswegen hast du angerufen? Ja, genau. Also ich habe angerufen und zwar geht es um das Thema HIV und Sex haben mit bekannten oder unbekannten Mädels. Ja. Ja, also... Hast du HIV? Ja, ich selber bin HIV-positiv. Du bist HIV-positiv. Wie lange schon? Seit ungefähr 4 Jahren schon. Weißt du, wie du dich infiziert hast? Ja, und zwar war das ein One-Night-Stand und zwar kam die Frau, kam aus Bremen und war nur zu Besuch hier unten. Und es kam halt zum One-Night-Stand, ich habe sie mit nach Hause genommen und ja, es kam halt dazu. Ich habe leider nicht aufs Kondom geachtet und sie hat mich mit HIV angesteckt. Das ist klar, rekonstruierbar, dass sie das war. Bitte? Das ist klar für dich rekonstruierbar, dass sie das war, bei der du dich angesteckt hast. Ja, genau. Das war auch die einzige Person, mit der ich zu der Zeit Sex hatte, weil ich in der Zeit in Trennung gelegt habe und so, ja. Und da wollte ich eigentlich gar nichts von Sex wissen und ja. Bist du ein heterosexueller Mann oder ein bisexueller Mann? Ja, ich bin stockhetero. Stockhetero. Wie hast du das denn überhaupt bemerkt, dass du HIV-positiv bist? Also ich bin regelmäßig Blutspenden gegangen. Ah, verstehe. Weil ich damals noch arbeitslos war. Und bin ich in der Zeit aber umgezogen, wo ich mich infiziert habe. Und die haben dann auch versucht, das Blutspendezentrum hat versucht, meine Nummer rauszukriegen und meine Adresse. Mhm. Ja, und leider haben die das nicht gekonnt. Beziehungsweise, ja, haben auch nicht mehr meine Nummer gehabt. Ja, und irgendwann schreibt die, hat mich die Frau wieder angeschrieben über so ein Chatportal und hat gesagt, hör zu, bitte lass dich testen, so und so sieht's aus. Das mir natürlich erstmal, ja, also mir war ganz anders erstmal. Die Frau hat dich auf die Fährte gebracht dann. Genau, die Frau hat mich dann auf die Fährte gebracht, hat sich aber dann komplett gelöscht von dem Profil. Das war ein Fake-Profil, war auch nicht ihr richtiger Name. Sie hat es dir noch einmal gesagt und dann war es weg. Genau. Dann kriegt man ja einen Schock. Bist du sofort zum Arzt gegangen? Ich bin dann zum Blutspendezentrum gegangen und da hat die Ärztin mich auch sofort reingebeten ins Zimmer und hat gemeint, ja, bei ihrer letzten Blutspende ist was nicht korrekt. Da habe ich gesagt, ja, was denn? Und dann hat sie mich gefragt, ob ich jemals Kontakt zu HIV oder zu Heterosexuellen was habe oder so. Da habe ich gesagt, habe ich AIDS. Und da hat sie gesagt, sie haben den Erreger in sich, den HIV-Virus. Mhm. Also ich habe geheult wie ein kleines Baby. Also, das glaube ich. Wusste die Frau das dann damals schon, als sie mit dir geschlafen hatte? Weißt ich du? Denke mal schon, ja. Das heißt, sie hat dich ins Messer laufen lassen. Wobei, bitte? Sie hat dich ins Messer laufen lassen. Sie hat mich ins Messer laufen lassen, richtig. Andererseits bist du natürlich absolut auch mit Schuld. Ja, ja, du bist mit einer fremden Person ohne Gummis in die Kiste gegangen. Richtig. Ja, obwohl leider. Wir seit 20 Jahren alle predigen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, Gummis, Gummis, Gummis, Gummis. Ja, richtig. Das Problem ist, als Außenstehender, man nimmt zwar die Werbung wahr, die du so siehst, an Bushaltestellen, ja, machst mit. Aber Patrick, niemand ist außenstehend. Wir sind alle innenstehend. Ja, ja, klar. Ja, ja, genau. Aber du hast wahrscheinlich gedacht, ich als Heteromann bin da gar nicht so gefährdet, das sind eher ja, genau. Also das alte Lied. Man macht sich da nicht so die Gedanken drum. Mhm. Auf jeden Fall. So, jetzt bist du halt so positiv, aber es ist nicht ausgebrochen, die Krankheit. Nein, es ist nicht ausgebrochen. Also ich bin in medikamentös in Behandlung, mache eine Therapie und gehe auch alle 3 Monate ins Krankenhaus wegen Blutwerten. Du machst eine Therapie? Immer gut. Was für eine Therapie? Bitte? Du machst eine Therapie? Was für eine Therapie? Ja, das ist die medikamentelle Therapie. Ach so, meinst du? Ich verstehe. Ja, ja, das genau. Ja, ja. Ja, ja, das ist eine richtige Therapie, die man da macht. Genau, ja. Ja. So, jetzt Stichwort Patrick aktuell, 24, HIV-positiv und Thema Sex und Frauen. Bist du in einer Beziehung? Nein. Nein. Also ich war in einer Beziehung. Und da wusstest du es auch schon, dass du HIV-positiv bist? Ja. Und die Beziehung wusstest du auch? Die Beziehung wusstest du auch, das habe ich ja von vornherein gesagt. Ich denke, eine Beziehung kann man ja nicht auf Lügen aufbauen und verstecken kann man es auch nicht. Das ist ja löblich. Wie gehst du denn jetzt, wenn du Mädels kennenlernst und vielleicht nur mal schnellen Sex mit den Frauen hast, wie gehst du damit um? Das ist eine gute Frage. Also, eins kann ich sagen, es ist immer nur mit Gummi. Ja, davon geht man aus. Das ist das A und O. Das ist das A und O, natürlich. Das Problem ist halt, wenn ich eine Frau mit heimnehme, ich hatte das schon öfters, dass ich das Frauen gesagt habe. Viele haben verschieden reagiert, die meisten haben gesagt, nein, ist in Ordnung. Es gab aber auch wenn es wenige Frauen sind, haben dann gesagt, nee, wollen wir nicht oder will ich gar nicht. Manche sind voll hysterisch geworden, was ich aber auch irgendwie in einer gewissen Form nachvollziehen kann. Also stehst du vor dem Problem, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen? Richtig, genau. Groß. Also da kommt dann wieder dieses Moralische durch, soll man das sagen? Mhm. Ja. Und vor allen Dingen die Angst, wie wird die Person darauf reagieren. Das ist in der Tat eine schwierige Frage oder auch eine moralische Frage. Und auch in der schwulen Szene, du wirst es wahrscheinlich auch wissen, sehr umstritten, ob man das sagen soll als HIV-Positive oder ob man es nicht sagen soll. Ich habe hier schon. Also ich weiß nur so, dass, wo ich es damals einem ehemaligen guten Freund erzählt habe, er hat sich abgewendet und ich habe in so einem Dorf gewohnt und plötzlich wusste es jeder. Ja, und dann wird man natürlich abgestempelt gleich als homosexuell oder als, ja, man schläft mit allen oder, ja, also dieses... Das ist sehr traurig, dass nach so vielen Jahren der Aufklärung, dass zumindest in ländlichen Kreisen vielleicht immer noch so ein Beigeschmack des Aussätzigen hat oder dass man denkt, man kann sich da auch irgendwie anstecken, wenn man aus dem gleichen Bierglas trinkt wie derjenige. Ja, sowas gibt es leider Gottes immer noch, trotz aller großer Aufklärungskampagnen. Ja, richtig. Und ich habe, aber was ich gelernt habe, ist halt, also es haben sich zwar sehr viele abgewendet, aber die geblieben sind, da habe ich doch gemerkt, okay, auf die kann ich mich verlassen. Und die haben es auch nicht drum erzählt. Ja. Und egal, auch wenn ich mal von ehemaligen Leuten gesehen wird und die lassen einen dummen Spruch ab oder so, also die stehen sofort hinter mir. Mhm. Und das ist auch ja schön, das mitzukriegen. Also es ist keine Schande, HIV-positiv zu sein. Das ist eine Erkrankung wie jede andere Erkrankung auch. Und es ist eine Schande, wenn Freunde, sogenannte Freunde, sich abkehren von einem, wenn man diese Erkrankung bekommen hat. Das ist eine Schande, finde ich. Aber lass uns zurückkommen auf die Grundfrage. Soll ich es erzählen, soll ich es nicht erzählen? Ich habe hier in dieser Sendung schon einige Male auch mit Schwulen schon gesprochen, im Schwulen-HIV-Positiven. Mhm. Da habe ich gesagt, wenn ich mit dir Sex haben würde, würde ich das verlangen, dass ich weiß, was mit dir los ist. Ich will das genau wissen. Ich finde es nicht redlich, wenn du das verschweigst. Mhm. Ich bin sehr, sehr kritisiert und sehr angegriffen worden von Zuschauern und Zuhörern für diese Haltung. Ich vertrete diese Haltung nach wie vor. Dass ich das gerne einfach, ich möchte einfach über die Person Bescheid wissen. Ich würde auch nicht hysterisch rauslaufen. Ich gebe dir recht. Es wird sicher immer wieder Menschen geben, in deinem Fall dann Frauen, die hysterisch rauslaufen. Ja, dann lass er rauslaufen. Mhm. Dann lass er rauslaufen. Ich finde, also ich als Gegenüber von dir würde mich wohler fühlen, wenn ich über die Person rundum Bescheid weiß. Ja. Aber man kann da auch ganz andere Auffassungen sein. Man kann auch der Auffassung sein, ich mache alles Mögliche, ich als HIV-Positiver mache alles Mögliche, um die Übertragung nicht passieren zu lassen. Also schweige ich über den Rest. Die Haltung kann man auch haben. Wo fühlst du dich denn am wohlsten bei? Wo ich mich am wohlsten fühle? Also erstmal bin ich eigentlich immer noch auf der sicheren Seite, weil ich ja die Medikamente nehme und ich unter der Nachweisgrenze bin. Das heißt, ich hatte also ein kleines Beispiel mal zum Beispiel, wo ich mit meiner Ex-Freundin zusammen war, habe ich ihr das auch gesagt mit meinem HIV. Wir sind zusammen auch zum Arzt gegangen, in der Klinik war der. Dann hat er uns auch gesagt, ich bin unter der Nachweisgrenze. Wir dürften sogar ohne Kondom Sex haben, was wir aber dann auch gemacht haben. Was sie gemacht hat. Also sie hat sich sogar darauf eingelassen. Also das war ein sehr großer Schritt für sie. Okay, wenn sie es macht, ist es ja okay. Genau, also sie hat gesagt, ja. Und dann irgendwann sind wir dann, haben wir uns getrennt. Dann habe ich nochmal gesagt, bitte lass dich später nochmal testen. Innerhalb von 3 Monaten, ja. Beziehungsweise nach den 3 Monaten, nach dem letzten sexuellen Kontakt. Aber es war da auch negativ, also sie hat es nicht. Aber das hat dann auch gezeigt, okay, ohne Gummi, ja, vielleicht war das auch alles nur Glück, man weiß es nicht, aber ich nehme halt trotzdem immer das Gummi. Natürlich. Das und dann kommt es halt auch noch immer darauf an, wenn ich mal eine Frau mit nach Hause nehme oder ich abgeschleppt werde, dann kommt es auch auf die Frau drauf an, ja, von ihren charakterlichen Eigenschaften, sage ich jetzt mal. Ich meine, das kann man nicht an einem Abend beurteilen, aber wenn die jetzt schon so offen ist, dann kann man das auch sagen. Aber es gibt natürlich auch welche, die sind irgendwie, ja. Ja, die sind verunsicher. Oberflächlich reagieren, wie du es gerade auch sagtest, hysterisch. Und dann war nichts mehr mit Sex, dann war Schluss mit lustig. Ja. Also ich würde es wissen wollen, Patrick. Aber das ist ja subjektiv. Ja, ja, klar. Das ist, klar. Also, ich glaube, wenn ich jetzt diese Krankheit nicht hätte und ich ich brauche nur mal an die Infizierung zurückdenken, dann würde ich das doch auch wissen wollen. Ja, ja. Ja, genau. Ich hätte dann bestimmt nicht gesagt, nee, mache ich nicht. Wenn ich jetzt das Wissen hätte, jetzt davon damals, dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem Sex mit ihr gehabt, aber dann wahrscheinlich auch mit Kondom. Ja. Hast du mich im Nachhinein großen Zorn sowohl auf diese Frau, dass sie dich hat ins Messer laufen lassen und auch großen Zorn auf dich, dass du so doof warst und hast ohne Gummi mit der gepennt? Zorn kann ich das nicht nennen. Also ich hatte schon einen gewissen Hals auf sie, bin danach auch in in einer schweren Depression verfallen. Ich war dann auch ein Jahr irgendwie in therapeutischer Behandlung. Also ich habe, ich war beim Klapsdoktor, um schräg zu sagen. Ich bin mit der ganzen Situation nicht klargekommen. Ja, ich habe dann auch immer wieder dann zurückgedacht. Bis heute denke ich immer noch an diese Nacht und stelle mir dann vor, was wäre, wenn das nicht wäre. Ja. Ich hätte ein besseres Leben. Ja, aber das hast du jetzt soweit für dich verarbeitet und hast da deinen... Ja, aber man denkt trotzdem immer noch nach und sagt immer, man war jung, man war dumm, sag ich mal. Ja. Und es ist trotzdem traurig. Insofern finde ich deinen Anruf auch gut, um auch nochmal darauf hinzuweisen und nochmal zu werben, bitte vögelt mit Gummis. Richtig, ja. Patrick, das Grundproblem können wir nicht lösen, das ist subjektiv. Ich habe dir so meine Meinung dazu gesagt. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und nun gibt es ja wirklich gute Medikamente mittlerweile, wo man viel machen kann. Ja, das stimmt. Bleib gesund und hab trotzdem viel Spaß am Sex, so muss es sein. Alles Gute. Vielen Dank. Alles Gute, okay. Patrick. Tschüss. Ich danke dir. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Und hier ist Britta. Britta ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Britta. Hi, Domian. Hi. Hallo, Britta. Über was reden wir beide? Über meine Beziehung. Und Eltern sein und über Drogen. Oh, Beziehung, Eltern sein und Drogen. Das heißt, du hast eine Beziehung, du hast ein Kind. Ja. Und du nimmst Drogen. Nein. Sie wird 2 Jahre alt. Ja. am 7. März, die kleine Maus. Ja. Die ist ganz pfiffig und süß und wunderschön und halt meine Tochter, ne? Mhm. Und ich habe einen Mann dazu. Ich habe ihn vor 5 Jahren kennengelernt. Ja. Und das ging relativ schnell ganz ab. Ich hatte damals eine kleine Wohnung gehabt, die war billig. Ich war noch in der Ausbildung, also ich habe spät noch eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und ich sag mal, ich wurde gezwungen dazu, zu ihm zu ziehen, weil er so ein Theater bei mir im Haus gemacht hat. Mhm. Das war noch vor der Geburt des Kindes? Ja. Da hat er dich quasi gezwungen, noch zu ihm zu ziehen? Ja, er hat dafür gesorgt, dass ich die Wohnung verliere. Und dann war ich ja gezwungen, irgendwie. Und du glaubst, das war seine Intention auch, dass du die Wohnung verlierst? Nein, er sagt das jetzt auch. Ich fange jetzt an, okay? Es war vor 3 Wochen, da hat er mich wieder geschlagen. Achso, das heißt, er hat dich früher auch schon geschlagen? Ja. Mhm. Und das auch halt in der Wohnung und das haben die im Mietshaus nicht akzeptiert. Das kann ich auch gut verstehen. Das war ein riesen Theater und der hat das. Ich muss mal fragen, ich verstehe dich so nicht. Wer hat das nicht akzeptiert? Anderen Mieter. Die anderen das möchte man doch nicht haben. Wenn wir in allen Ernstes. Willst du im Haus wohnen, wo du Frauen schreien hörst? Nein, oder nicht. Ich frage mich, weil die Leitung ist so schlecht. Du wackelst zu sehr mit dem Kopf, mit dem Hörer, glaube ich. Es knackt ständig. Deswegen verstehe ich dich so schlecht, entschuldige. Verzeihung. Also, das heißt... ich habe das eine lange Zeit akzeptiert. Ich bin dann schwanger geworden. Wir haben uns das auch gewünscht, das Kind. Mhm. Und das ist ein Traum. Für mich war es ein Traum. Wunderschön. Das Kind ist ein Traum. Ja. Ja. Aber die Beziehung ist offensichtlich nicht ein Traum. Nein. Er schlägt dich nach wie vor. Ja, vor 3 Wochen nochmal richtig. Mein Trommelfell ist auf einer Seite kaputt, deswegen weiß ich auch nicht ganz genau, ob du mich gut verstehst oder ob ich laut genug spreche oder nicht. Du sprichst laut genug. Das Knacken kommt das irgendwie aus der Leitung oder aus dem Telefon. Okay. Er hat dein Trommelfell zerschlagen. Ja. Wo ist er eigentlich jetzt im Moment? Im Moment ist er in der Entziehungskur. Ach so, das heißt, er säuft auch. Oder die Drogen. Er nimmt Kokain. Er nimmt Kokain. Aber ich habe das erst vor 4 Monaten hat er mir das gebeichtet. Wie, das hast du in den... Und er hat vorher, in der Zeit vorher, lange auch schon Kokain konsumiert? 15 Jahre. Und das hast du nicht mitbekommen? Nein, er sagt, das war sein Plan. Was war sein Plan? Sein Plan war, dass er drauf ist... Und ich keinen Unterschied merke von vornherein in der Beziehung. Mein Gott, wie perfide. Ja. Und kommt jetzt, das ist sogar ein kleines Missverständnis, kommt Alkohol auch noch dazu? Ja, klar. Also jetzt ist er im Moment im Entzug wegen Alkohol hauptsächlich. Er hat seit Dezember nicht mehr gezogen angeblich. Und die Ärzte haben ja es auch gesehen im Bluttest. Mhm. Macht aber nicht besser. Hat er dich in Anwesenheit des Kindes geschlagen? Immer wieder gerne. Immer wieder. Das heißt, wie oft kam das so in den letzten Monaten vor, dass er dich geschlagen hat? Oft? Ja, die letzten Monate ging eigentlich. Also ging heißt so alle 14 Tage vielleicht mal. Mhm. Völlig überraschend. Und jeden Morgen sagt er mir dann, ich kann mich nicht erinnern, habe ich nichts mit zu tun. Jetzt ist er in einer Klinik. Und ja. Du bist mit dem Kind alleine. Ich bin ins Frauenhaus gegangen vor 3 Wochen. Du bist ins Frauenhaus gegangen. Ich konnte nicht mit mehr. Mit dem Kind zusammen? Ja, was soll ich? Nein, hallo, natürlich. Meine Tochter, hallo. Ja, natürlich. Ich lasse sie doch nicht hier. Mhm. Ich habe mich nicht mal getraut, die 5 Minuten alleine zu lassen. Mhm. Hattest du nicht Angst? Er schlägt dich in Anwesenheit des Kindes. Hattest du nicht Angst, dass er dem Kind vielleicht auch was tut? Genau, und das war der Punkt. Sie hatte eine ganze Zeit eine Tochter, die heißt Nele, die ist ganz süß. Und sie hatte ganz lange Zeit Welpenschutz, so kam mir das vor. Mhm. Na, da hatte er sie auf dem Arm und hat gesagt, deine scheiß Mutter. Und Das aber hast du jetzt, vor 3 Wochen am Sonntag, da war er einfach nur verkatert. Mhm. Und da hat er sie so bedroht, einfach weil sie nicht aus dem... Das ist ein kleines Kind, die ist nicht aus dem Weg gegangen und hat nicht verstanden, dass der Papa einen Kater hat und wir müssen jetzt leise sein. Die will toben und leben und alles erfahren. Und er hat uns so bedroht, dass ich nicht aufhören konnte zu zittern. Ich habe Angstschweiß gehabt. Meine zweijährige oder fast zweijährige Tochter kam auf mich zu im Spielzimmer und hat meine Tränen weggewischt. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es. Reicht es wirklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Du weißt es? Ich weiß es. Das war es, oder? Ja. Du schilderst uns ja ein... Du schilderst uns ja eine Horrorstory. Nein, das ist keine Horrorstory, das ist mein Leben. Ja, das ist dein Leben, ja, natürlich, ja. Aber dein Leben ist eine Horrorstory. Und du hast uns jetzt mal gerade einen ganz kleinen Ausschnitt erzählt von all dem, was da passiert ist. Ja, und da ist noch viel mehr. Und da ist noch viel mehr, das erahne ich schon, ja. Jetzt hast du einen richtigen, guten Schritt gemacht. Du bist raus, hast dein Kind gerettet und bist in einem Frauenhaus. Das ist ein richtiger Schritt. Und jetzt muss der nächste Schritt sein, dass du dich wirklich gänzlich von diesem Typ trennst. Es gab wahrscheinlich hunderte von Chancen, die er hätte ergreifen können. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und die hat er nicht ergriffen. Er hat dich sogar hintergangen. Er hat dir nicht gesagt, dass er schwer drogenabhängig ist. Hat mit so einer absurden Sache sich da an dich rangemacht, dass du das gar nicht merken sollst und den Level nicht merken sollst. Das hört sich total doof an, ne? Aber wenn der ehrlich zu mir gewesen wäre, dann wäre das nicht alles okay gewesen, auf gar keinen Fall. Wenn. Er war nicht ehrlich und er hat all das gemacht, was er getan hat. Wenn du so unter Druck gestanden hast, all die Zeit, und in so einer Angst auch gelebt hast, wie hast du denn versucht, ein Ventil zu finden? Ja, ich habe zwischendurch auch ein paar Bier getrunken und ansonsten habe ich mich einfach um unser Kind gekümmert. Trinkst du jetzt auch noch? Heute Abend habe ich ein paar Bier getrunken. Ich hab's doch im Ohr. Du sprichst nicht wie eine ganz nüchterne Frau. Ach, tut mir leid. Nee, das ist ja egal. Ich kann dich ja gut verstehen. Aber das ist ja auch ein Warnschuss ohnegleichen, dass du angefangen hast zu trinken. Mensch, Britta. Du liebst dein Kind so sehr, das höre ich, wie du über das Kind sprichst. Oh, hallo? Das ist dein Lebensglück. Das dein Kind nicht? Ja, aber es ist wirklich... Sie ist so süß und ach, wenn sie einmal sehen wird, so intelligent und schlau und pfiffig und ach. Ja. Jetzt hast du es gerade so dargestellt, als hättest du mal ein Bier getrunken und heute Abend auch mal ein bisschen. War das jetzt klein geredet? Ja, ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Dann sag mal ganz, komm, jetzt egal, jetzt Hosen runter. Wie viel... Hast du oder trinkst du regelmäßig? Immer? Regelmäßig trinke ich gar nicht mehr. Wie viel trinkst du in der Woche? Lass es 4, 5 Bier sein. Hm. Oder 2, 3 Gläser Wein. Ich vertrage dich viel. Ich bin eine dürre Hippe. Ich bin 1,76 groß, habe ungefähr 55 Kilo wieder nach der Geburt. Hm. Darum geht's nicht. Also es ist nicht jeden Tag ein Alkoholpegel da, das ist nicht der Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Haben die Frauen das im Frauenhaus auch schon gemerkt, dass du zum Beispiel heute da einen gezwitschert hast? Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ach so, du bist jetzt wieder zu Hause. Verstehe. Also zu Hause in Anführungszeichen. In Anführungszeichen, nämlich in der Wohnung, in der du mit deinem Ex-Partner gewohnt hast. Ja. Britta, entschuldige. Ich finde, dass du dich so schnell wie möglich von dem Typ trennen sollst, musst. Ich finde, dass du mit allen Mitteln diesen Alkohol weglassen musst, tust für dein Kind. Na ja. Ne? Stell dir vor, das ufert noch weiter aus, dann gefährdest du dir das Glück deines Kindes. Das darf niemals passieren, niemals. Du gefährdest aber auch das Glück deines Kindes, wenn du bei diesem Typ bleibst, sage ich dir. Das sage ich dir als ganz neutrale Person, ausgeschiedene Person. Mir läuft es kalt den Rücken runter, was du gerade erzählt hast. Weg von dem Typ. Weg. Nutze die Zeit, wo der gerade in der Klinik ist, dass du dir irgendwie was anderes suchst. Mhm. Sage ich mit ganz großer Überzeugung. Für dich und für dein Kind. Wenn du das nicht schaffst, hol dir Hilfe, hol dir Beratungshilfe. Manchmal schafft man sowas nicht. Ihr seid ja sehr lange schon zusammen und da ist man ja auch verbunden und es gibt Abhängigkeiten, weiß ich was alles. Ja, co-abhängig. Habe ich jetzt gelernt in der Klinik. Ja. Ja, tausend Sachen. Ich möchte, dass meine Psychologin jetzt, die Claudia, noch mal ein paar Worte mit dir spricht und dir vielleicht auch noch ein paar Adressen an die Hand gibt, wohin du dich wenden kannst, wenn du Hilfe brauchst. Ich danke dir. Und alles Weitere musst du dann auf die Schiene setzen. Ich wünsche es dir von Herzen, dass du schaffst. Dankeschön. Von Herzen, alles Gute, Britta. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar, ich danke dir für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und hier ist Angelika. Angelika ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Angelika. Ja, guten Morgen, Domian. Angelika, über was reden wir noch? Ich habe mich gemeldet aufgrund Thema Raab. Ah ja, Stefan Raab und Kanzlerduell. Wie findest du das denn? Also ich finde es nicht so gut, weil ich dir sagen muss, ich habe jahrelang die Sendung mit Raab geguckt und so. Und also ich hätte Stefan Raab hätte ich nicht so das Vertrauen, weil er über viele Menschen immer hergezogen ist, auch also in seiner Sendung, der hat ja viele praktisch, wie soll ich denn sagen, also veralbert und, na, wie soll ich denn sagen, also... Ich verstehe, wie du meinst, aber also, das ist eine gewisse Schnodderigkeit, sage ich mal, und eine Frechheit vielleicht. Ja, aber wäre das nicht gerade auch gut, gegenüber den Politikern so aufzutreten? Naja, eine offene und ehrliche Art ist ja immer ganz gut, aber... ich weiß auch nicht, ob man wirklich eben daran glauben kann. Das, weißt du, weil man ja von unserer Regierung schon so oft praktisch wirklich enttäuscht wurde. Also natürlich sollte mal was anderes passieren. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich das Stefan zutrauen würde. Ich könnte es mir nicht vorstellen, weil er, wie gesagt, schon jahrelang diese TV-Total macht und durch diese Sendung ich eigentlich von Jahr zu Jahr eigentlich enttäuschter war. Liegt das jetzt wirklich bei dir hauptsächlich an der Person Stefan Raab oder würdest du generell sagen, da gehören nur seriöse Journalisten hin in so eine Runde? Also ich würde sagen generell, weil es Dinge gibt, worüber man sich nicht lustig machen sollte. Und er macht sich aber über Dinge lustig, die dann manchmal gar nicht so lustig sind. Also das finde ich nicht so gut. Okay, aber es gab ja so Wahlsendungen, die er schon gemacht hat vor den Bundestagswahlen. Ich bin ja mal eifriger Gucker von TV Total, weil das nachts wiederholt wird. Da fand ich das völlig in Ordnung. Und er hat eine Politik-Talkshow ja auch schon moderiert vor einer Weile. Ich glaube, diese Woche kommt wieder eine am Sonntag. Da ist er ja schon auch in einer anderen Rolle. Da bringt er so seine Frechheit mit, aber nicht so, wie du es gerade meinst. Ja, naja, klar. Ja, also eine Chance sollte man natürlich jedem geben, ist ja klar. Aber ob da was vielleicht sollte es Cindy aus Marzahn machen. Ich? Nee, ich sag, vielleicht sollte es Cindy aus Marzahn machen. Um Gottes Willen. Nee, also um Gottes Willen, also da wäre ich schon gar nicht mit einverstanden, tut mir leid. Hättest du denn vielleicht jemanden so aus dem Unterhaltungsgeschäft, wo du sagen würdest, ach, wenn der da neben den Profi-Journalisten stünde, das würde mir gefallen. Würdest du jemanden nennen wollen? Nee, kann ich im Moment jetzt nicht so schnell sagen. Nicht so? Kein Comedian? Nee, also ich bin der Meinung, es gibt einfach schon zu viel Comedian. Schon einfach zu viel. Man ist schon so gesättigt davon. Okay. Also man weiß gar nicht mehr, welche Sendung man gucken soll, ob das Ralf Schmitz ist oder ob das... wie gesagt, der andere ist ja, ach, sind ja so viele, also für mich finde ich, sind das zu viele, also okay. Das ist schon zu viel. Also jeder kriegt seine eigene Sendung und alles wird verblödet und vermacht, also ich weiß es nicht. Also finde ich ein völlig klares Statement, was man auch akzeptieren und respektieren soll, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Angelika. Also dein Geschmack wäre es nicht. Nein. Also wie gesagt, ich bin wirklich sehr gespannt, wie Frau Merkel reagiert und ich bin auch gespannt, wie die anderen Journalistenkollegen darauf reagieren. Die müssen sich auch einig sein, dass die es wollen. Also die Diskussion bleibt am Lodern. Du hast eine andere Meinung, die ist natürlich völlig in Ordnung und ich danke dir für deinen Anruf, Angelika. Okay. Alles Gute, die Sendung ist vorbei. Tschüss. Gleichfalls, alles Gute. Danke, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Namischtag, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder das Fernsehen mit auch wieder einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye.